wenn uns Welt und Fromme auch verachten auf dem Pfad. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Wir sehen vor uns Spuren, die der Meister selber trat. Maranatha, drohen sie die frohen, herrlichen Lieder. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Wachet bis vom Himmel die Posaune Gottes schallt. Es leuchtet schon am Firmament des Sieges morgenrot. Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Und bald verdrängt das Sonnenlicht das Nachtgrau harter Not. Maranatha.